Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über die Witcher Games. Und da ich das hier nicht alleine machen will, habe ich mir Plötze eingeladen. Das Pferd vom ollen Witcher. Plötzi, wie geht's dir? Komm von dem Dach da runter. Was zur Hölle? Nein, das ist hier immer der gute Markus. Hey Markus. Hallo. Hast du alle Witcher Games gespielt, die es gibt? Ja, natürlich. Natürlich. Also die Hauptreihe, 1, 2 und 3. Ja, richtig. Immer in der Hoffnung, auch Witcher Senses zu bekommen. Wie bist du zu den Games gekommen, wenn ich fragen darf? Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Klassiker war. Mein Dad hat sich's gekauft, ich hab's gezockt. Oder ob es auf irgendeiner Spielezeitschrift war. Ich glaube aber eher Ersteres. Die Dinger sind, glaube ich, nie auf irgendeiner Spielzeitschrift erschienen. Das war das Witzige. Ich weiß, mein Dad hat irgendwie dann mir auch immer versucht zu erzählen, ich soll auch die Bücher lesen. Da gibt es auch Bücher dann. Ich weiß noch nicht, ja, ob es die vorher schon gab oder nachher. Die gab es vorher schon. Die sind verdammt alt. Dann erklärt sich zumindest der Weg. Mein Dad hat die Bücher gelesen, hat das Spiel gesehen, hat es gekauft, ich habe es gezockt. Und bisher noch kein Buch gelesen. Ich habe die Spiele damals gekauft. Ich habe damals Spielezeitschriften verfolgt, das war meine einzige Möglichkeit, sozusagen die Videos dazu anzugucken und mich darauf zu freuen und zu sagen, hey, das Spiel sieht voll gut aus, kann ich auf meinem Kack-PC eh nicht spielen, yay. Da war unter anderem The Witcher dabei und ich habe die Spiele immer, die ich dann in den Videos gesehen habe, Jahre später nachgeholt, weil ich dann einen besseren PC hatte, der auch scheiße war, für das Aktuelle, aber dafür konnte ich dann die alten Sachen spielen. Es ist mich, ich und PC, das ist immer grauenhaft gewesen, falls du dich auch dran erinnerst. Ich hatte immer einen scheiß PC. Immer. Ich weiß auch nicht warum. Du konntest immer Spiele spielen, die 5-6 Jahre alt waren. 3-5 Jahre älter waren. Ja, komplett bescheuert. Auf jeden Fall habe ich mir dann damals in einem Steelbook The Witcher 1 gekauft mit 2 CDs, mit Soundtrack und allem möglichen drum und dran, was da alles drin war, was sie alles reinquetschen konnten, also konnten sie alles reinquetschen. Das machen sie auch heute noch, was ich sehr, sehr geil finde. Da ist CD Projekt Red sehr, sehr großzügig, was Extras angeht für das Ding, weil du kriegst ein Handbuch, du kriegst den Soundtrack, du kriegst Sticker und was weiß ich noch für ein Zeug reingequetscht. Voll gut. Und hab es damals gekauft, hab's gespielt und fand's ehrlich gesagt ziemlich nice. Der erste ist vom Spielprinzip her noch sehr anders als Teil 2 und Teil 3. Du hast so eine riesengroße, relativ offene Welt. Du hast zwar schon so einzelne Gebiete, wo du hingehen kannst, wo du auch wieder Ladebildschirm hast, ist klar. Aber du läufst nicht wie in den jetzigen Teil. Ich glaube, du kannst auch mit WASD. Nee, das konntest du erst nach dem Patch, stimmt. Das Spiel wurde geplagt von unglaublich vielen Bugs, das weiß ich noch. Und es wurde geplagt von unglaublich vielen Logiklücken. Wie zum Beispiel mein altes Mütterchen hat gesagt, oh, wir haben nichts zu essen, kannst du uns bitte helfen? Sagte sie, während sie von einem Tisch stand, wo ungefähr 15 Truthähnen standen, ein Haufen Obst und so, ihr habt nichts zu essen. Interessant. Ja, nichts, worauf sie Hunger haben, nur den Abfall, den die Adligen liegen lassen. Ja, von dem vermutlich. wer The Witcher nicht kennen sollte, oder auch den guten Geralt von Riva. Der gute Geralt von Riva ist ein Hexer. Die Figur entstand, die war ursprünglich eine polnische Fantasy-Romanfigur. Die Bücher wurden geschrieben von Andrzej, oh Gott, verzeiht mir die Aussprache, Andrzej Sapkowski. Und der hat die Bücher geschrieben zu Geralt von Riva, der Hexer. Und es sind sehr gute Bücher. Ich habe mir das erste, ich habe Der letzte Wunsch, habe ich, glaube ich. Das sind so Kurzgeschichten, da taucht er am Anfang auf. Die habe ich mir, also das erste Buch habe ich durchgelesen, das fand ich sehr, sehr gut. Ich will mir auch noch die anderen holen, weil sie sind echt gut geschrieben. Also es gibt Kurzgeschichtenbände, Der letzte Wunsch, Schatten der Vorhersehung, Etwas endet, etwas beginnt. Dann gibt es den Einzelroman Zeit des Sturms, das spielt vor der Pantologie zwischen der Haupthandlung und Kurzgeschichtsbände. Und dann gibt es die Pantologie Das Erbe der Elfen, die Zeit der Verachtung, Feuertaufe, der Schwalbenturm, die Dame vom See. Das sind die bis jetzt erschienenen Witcher-Bücher. Sehr gut geschrieben, kann ich jedem nur empfehlen. Und daraus wurde dann von dem polnischen Entwicklerstudio CD Projekt Red wurde dann The Witcher gemacht. Und ich glaube, das war sogar ihr erstes Spiel, soweit ich noch weiß. CD Projekt, ja. Gott, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, ob das das erste von CD Projekt war. Ich glaube schon. Das erste, ja, was The Witcher, ich von denen wahrgenommen habe, war das auf jeden Fall. The Witcher war das erste Game von den Leuten. Ja, das war von ihrer mit ihrer eigenen Engine programmiert, der Aurora Engine. Deswegen war auch dieses Spiel auch unglaublich verbuggt. Hey, machen wir unser eigenes Game. Nice. Wollte irgendeine Engine lizenzieren? Nö, wir machen das mit unserer eigenen Engine. Sicher? Ja, das passt schon. Okay. Euer Todesurteil. Es ist trotzdem richtig gut gewesen. Es ist trotzdem richtig gut gewesen. Ja, sie haben ja dann auch die Tradition eingeführt, nachdem das Spiel dann rauskam, so nach einem Jahr oder nach zwei, einen mega fetten Patch rauszuhauen, es dann die Enhanced Edition zu nennen, was er dann auch mit The Witcher 1 gemacht hat, wobei es mit The Witcher 1 am krassesten war, mit dem ersten Teil tatsächlich, weil die da so dermaßen viel geändert haben. Die haben Synchronsprecher geändert, die haben ganze Figuren ausgetauscht, das war der absolute Hammer. Die deutsche Synchronsprache ist übrigens sehr, sehr gut, finde ich. Also, die deutschen Synchronsprecher finde ich großartig von The Witcher, von den Spielen. Das heißt schon mal viel. Das heißt sehr viel, ja, wenn ich das sage, auf jeden Fall. Der Spieler steuert den Protagonisten Geralt von Riva aus der Third-Person-Perspektive, wobei zwei Überblicks- und eine Vogelperspektive zur Auswahl stehen. Ein Großteil des Spiels besteht aus Kämpfen und dem Film von Aufträgen, typisch halt. Du hast so geile Aufträge wie besauf dich in der Kneipe und laufe nach Hause. Das ist einer der geilsten Quests, weil da passiert so viel Scheiße. Das ist herrlich. Oder bring mich nach Hause und triff mich danach in der Mühle. Ja, das war eins der tollen Dinge in The Witcher. Er ist, und dann ist kriegst der graue du eine Sammelkarte. Richtig, er ist der graue Wolf. Und der graue Wolf ist im Prinzip nicht möglich, Kinder zu zeugen. Kann er nicht. Weil er halt durch Mutationen in so ein Hexer verwandelt wurde. Er kann unter anderem nachts sehen mit seinen Katzenaugen und so weiter. Und dadurch ist er halt steril. Und dadurch ist er halt groß und muskulös. Das ist halt sehr beliebt bei Frauen, wenn dann halt keine Kinder zeugen kann und dermaßen schnieker aussieht. Wobei im ersten Teil finde ich ihn unglaublich hässlich, sein Charakter, der ist einfach nur fürchterlich. Ach komm, der ist so super attraktiv mit seinen ganzen Narben im Gesicht. Ja, genau, voll Deibel. Und es ist sehr beliebt bei Frauen. Das ist auch eins der Dinge, die du in diesem Spiel machen kannst. Im Prinzip Karten collecten. Das heißt, du erfüllst zum Beispiel Quests wie für die Müllerin. Da heißt es dann, ja, bring mir frisches Mehl oder keine Ahnung, was war das? Bring mir Wein und Käse oder so ein Scheiß. War das die du nach Hause bringen musstest? Ja, genau, und dann hast du ihr geholfen, weil sie irgendwelche Leute sie angreifen wollten. Und dann musstest du noch irgendwelche Lebensmittel bringen und dann hast du dich nachts mit ihr in der Mühle getroffen, in der verlassenen Mühle. Richtig, und dann erschien urplötzlich eine Sammelkarte vor dir. So, so schön gezeichnet in dem Sinne, was die da so angestellt haben. Das Schlimme ist aber, im Spiel ist dir irgendwann egal, also sind dir diese ganzen erotische Szenen egal, du willst nur noch das Set komplett haben. Ich fand stellst das auch dir die Frage, wo Mini, verdammt doch mal ist die nächste Karte, ja? Ich fand das auch sehr, sehr witzig mit den Kartensammeln und so weiter. Ich fand das schon ziemlich cool. Du kriegst halt wie immer Geld und Ausrüstungsgegenstände, das ist halt ein typisches RPG. Nebenbei gibt es Minispiele wie Würfelpoker, mit dem der Spieler Geld gewinnen kann, was so broken war vor dem Patch. Das war so herrlich. Es war so kaputt, du hast unglaublich, du hast innerhalb von glaube nicht mal einer Stunde oder so, ein paar Millionen gehabt. Das war super. Die Charakterentwicklung erfolgte klassisch mit der Verteilung von gewonnenen Erfahrungspunkten, die während der Ruhepause am Lagerfeuer bzw. Gaststätten oder bei wichtigen Questakteuren möglich war. Insgesamt standen 15 verschiedene Eigenschaften zur Auswahl. Ja, du hattest Stärke, Gewandtheit, Ausdauer, Intelligenz und Zauber. Zauber war auch in dem Ding interessant, weil du hattest so komische, was hatte der? Du könntest damit sogar die Welt beeinflussen. An manchen Stellen konntest du zum Beispiel die Wände aussprengen und geheime Gegenstände oder geheime Räume zu finden. Das fand ich ganz cool. Oder auch gegen gegen irgendwelche Viecher einsetzen, dass sie sich gegenfliegen oder anfangen zu brennen. Das fand ich ganz nice gemacht. Du hattest ein silbernes und ein stählernes Schwert. Das ist für den Witcher markant, weil das Silberschwert hat er benutzt für Monster und das Stahlschwert hat er immer benutzt für menschliche Gegner. Das sah auch cool, weil du hast dann auch gesehen, dass die Schwerter dann auch jeweils unterschiedlich mehr Schaden machen. Du konntest dann noch zwischen drei Kampfstilen wechseln, im starken Kampfstil, im schnellen Kampfstil und im Gruppenkampfstil. Das heißt, wenn mehrere Gegner kommen, hat er so sein Schwert geschwungen. Im starken Kampfstil also gegen kraftvolle Schläge, gegen große gepanzerte Gegner eingesetzt. Also eigentlich fand ich's ganz gut. Storytechnisch will ich nicht so viel verraten, sollte man glaube ich auch nicht. Aber man sollte immer noch selber gespielt haben. Und das Einzige kann ich tatsächlich war sagen. Tatsächlich ja schon bei Witcher 1, glaube ich, dass deine Entscheidungen Auswirkungen hatten. Aber ja. So spät im Spiel, dass sich Speichern und dann Neuladen nicht rentiert hat. Weil du ansonsten teilweise zwei Kapitel nochmal spielen musstest. Richtig. Während des Spiels stößt der Spieler auch bei Multiple-Choice-Gesprächen auf wichtige Entscheidungen, die je nach Wahl den Fortlauf des Spiels entscheidend beeinflussen. Im späteren Verlauf des Spiels werden dem Spieler in Zwischensequenzen all die gezeigten Traumsequenzen-Flashbacks die in Flashbacks gestaltet sind, die Konsequenzen seiner Wahl aufgezählt. Die Handlungsweise des Spielers kann letztlich durch drei unterschiedliche Spielenden führen. Das weiß ich auch noch, ja. Durchgespielt habe ich den erst nie, weil ich hatte irgendwann dieses typische Problem, was ich immer habe. Hey, das Spiel macht unglaublich viel Spaß, oh, ein neues Game. Ich hab's leider nie durchgespielt. Ich bin sehr interessiert. Nee, ich hab den ersten nie durchgespielt. Das musst du von der Story her hat mir der erste, das hat sich am besten gefallen. Das muss ich zugeben. Aber vom Gameplay her fand ich nicht so gut. Fand ich ein bisschen anstrengend. Aber es lohnt sich, Storytelling technisch durchzuspielen. Selbst ich hab ihn durchgespielt, trotz der Bugs. Und du weißt, wie sehr ich Bugs hasse. Ja, ich weiß, wie oft du Bugs findest. Das fand ich auch sehr gut. Also Witcher 1 lohnt sich durchzuspielen. Die Dörfer und Städte der mittelalterlichen Fantasy-Welt wurden nach historischem Bauplan errichtet. Die Handlung ist nicht linear aufgebaut im Spiel, es unterscheidet sich in 5 Kapitel, sowie einen Prolog und einen Epilog. Die Spielewelt besteht aus einzelnen Level, wobei die einzelnen Kapitel sich in geschlossenen Abschnitten bilden. Die Bereiche der vorherigen Kapitel können nachträglich nicht mehr betreten werden. Das heißt, du musst es tatsächlich alles abfarmen, und alle möglichen Quests machen, bevor du die Hauptquest gemacht hast. Weil wenn du sie aus Versehen gemacht hast, sind die anderen Quests schiefgelaufen. Das war halt mies. Yep. Umwelt- und Tagesabläufe wurden realitätsnah gestaltet. Beispielsweise gehen Bewohner die tagsüber ihren Beschäftigungen nach. In der Nacht ruhen sie in Häusern. Im Regengewitter stellen sie sich unter. Kinder spielen auf der Straße. Katzen sitzen auf Fensterbecken und putzen sich. Hühner scharren im Hof. Und vielerlei Nutzen mit Tieren sind zu beobachten. Musikanten und Baden spielen und singen auf Marktplätzen und in Gaststätten und vieles mehr. Die Musik war auch immer sehr, sehr geil. Sehr schön mittelalterlich gehalten, fand ich richtig gut. Fand ich halt geil. Das Spiel verwendet die von BioWare entwickelte für die Ansprüche von The Witcher und CD Projekt Start modifizierte Aurora-Spiele-Engine. Das war von BioWare entwickelte Aurora-Engine, nur sie haben sie halt stark modifiziert. Also im Prinzip ist es fast ihre eigene Engine gewesen. Am Ende blieben laut den Entwicklern von der ursprünglichen Engine nur 20% unangetastet. Der Rest, darunter der komplette Renderpfade, wurden komplett neu geschrieben. Für die Darstellung der Kampfbewegungen in The Witcher wurden Experten für mittelalterliche Kampftechniken angeworben. Die Bewegungsabläufe im Studio mit Hilfe von Motion Capturing aufgezeichnet haben. Deswegen sehen doch die Bewegungen so gut aus. Es sollte eine Konsolenversion für das Ding geben, für die Xbox 360 und PlayStation 3. Nach den finanziellen Problemen von CD Projekt wurde das von Widescreen Games betreute Projekt jedoch 2009 eingestellt. Sehr, sehr schade. Ich hätte es nämlich auch gerne auf der Konsole gespielt, aber was soll man machen? Die Originalversion war sehr beliebt, auch wenn es verbuggt war und ein bisschen kaputt war. Dann gab es die Enhanced Edition, die noch beliebter wurde. Bei sehr vielen Leuten, auch bei sehr vielen Leuten, was Bewertungen angeht, diese ganzen Spielezeitschriften, die heute im Prinzip nutzlos sind. Da war das halt auch immer beliebter. Und so führt es dazu, dass wir dann am 17. Mai 2011 Witcher 2 Assassins of Kings gekriegt haben, was ein verdammt gutes Game ist, wie ich finde. Was sagst du zum zweiten Teil? Oh, ich habe ihn zu oft durchgespielt. Der ist zu oft durchgespielt. Ich finde, es ist ein guter Film mit ab und zu Action-Einlage, wo du schöne Entscheidungen triffst. Du musst es halt mindestens dreimal durchspielen, um alles zu sehen. Und es ist der Teil, der es geschafft hat, dass ich Triss abgrundtief hasse. Was? Nicht nur Triss mag, ist die ich hasse beste. Sie. Triss ich hasse ist die sie. Beste. Triss Merigold forever, bitte, ja? Nein, wenn ich die Wahl habe zwischen Triss und irgendwem anders, dann irgendwen anders. Selbst die anderen Witcher. Auch wenn es Kerle sind. Alles nee, vor Triss. Also ich habe jede Chance im zweiten Teil genutzt, sie irgendwo links liegen zu lassen, stehen zu lassen, angekettet zu lassen, etc. Nur Schlechtes zu tun, weil sie hat mich im ersten Teil permanent belogen. Da habe ich es noch verstanden. Sie. Und im zweiten ist sie noch so ein manipulatives, hintergründiges Aas geworden. Bah, wenn ich die Möglichkeit habe zwischen Triss Merigold und Yennefer von Yenneburg. Triss Merigold forever. Ich meine, hallo, rothaarige Marion, hot stuff, fuck it, mega. Um alles zu haben, muss ich sie leider auch immer daten beim zweiten oder dritten Durchlauf. Machst du dann die Augen zu oder überspringst die Sequenz? Ich gehe dann einfach raus, mache mir einen Kaffee oder sonst irgendwas, Hauptsache ich hab's durch. Nein, tatsächlich, der zweite, ich weiß nicht warum, im ersten war sie mir unsympathisch, von Haus aus. Im ersten ist er extrem unsympathisch, weil sie dich hätte, weil du von Anfang an genau weißt, dass das Weib belügt mich. Richtig. Von Anfang an, das weißt du sofort. Aber im zweiten ist er mir so sympathisch geworden, urplötzlich. Ich weiß auch nicht so. Nein. Das lag nicht an der neuen Figur, sondern es lag tatsächlich daran, also bei mir war das so, sie hat ja gesagt, dass sie ihn hintergangen hat. Und mein Geralt, ich habe halt gesagt, ist okay, passt schon. Kein Stress. Siehst du diesen tollen See hier? Lass uns nackt baden. Let's go. Man kann mit dem See nackt baden? Man kann. Hab ich schon wieder verdrängt. Der zweite Teil ist ein sehr, sehr geiles Ding. Der hat einen Zwist, ganz kurz anzusprechen, einen Zwist zwischen Zwerge und Elfen. Man kann sich für eine der zwei Seiten dann irgendwann entscheiden. Es gibt diverse Haupt- und Nebenquests im Spiel, können viele Quests auf verschiedene Art und Weise gelöst werden. Die Dialoge sind sehr vielseitig, fantastisch vertont. Markus Pfeiffer spielt Geralt von Riva. Unglaublich genial. Finde ich sogar besser als die englische Fassung. Das will was heißen, wenn ich das sage. Eine fantastische, geniale Sprachausgabe. Ein sehr, sehr gutes Game. Was viele Leute, ehrlich gesagt, nicht mögen. Aus irgendeinem Grund. Ich verstehe es nicht. Sehr viele Leute mögen den zweiten Teil nicht. Was ich werde es nie verstehen. Ich finde den zweiten Teil absolut großartig. Im zweiten Teil des Spiels kommt die eigens entwickelte Grafik-Engine Red zum Einsatz, welche zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine hohe Grafikleistung erbrachte. Die haben es dann echt geschafft. Das habe ich auch auf dem PC gespielt. Das konnte ich sogar auf meinem PC spielen, als es rauskam. In alle Effekte runter und 840x460 Auflösung. Furchtbar. konnte dann leider nicht mehr die Enhanced Edition spielen, weil das Spiel dann für mich nicht mehr lief. Verdammt, ich hasse PC-Spiels. Aber das war das erste Game, was noch für die Konsole rauskam. Und kam dann raus für die Xbox 360. Das weiß ich noch. Die Version habe ich leider nicht mehr, also im normalen, also CD-Version. Aber das Spiel wurde mal verschenkt. Aus irgendeinem Grund für die Xbox von Microsoft oder von denen selber, von CD Projekt Red. Und so habe ich das Spiel digital für die Xbox und kann es im Prinzip, sollte es auch mal durchspielen, aber ich habe den zweiten auch nie beendet. Nie, ich habe ihn viermal durchgespielt. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal durchgespielt. Ich habe irgendwann wieder aufgehört. Halte dich fest, dreimal hintereinander. Dreimal hintereinander, wow. Okay, um alle Enden zu haben. Anscheinend hat er dir wirklich sehr gut gefallen. Ich wollte wirklich alles wissen. Und ich habe es damals so gemacht, dass ich eigentlich erst das Triss-Ende genommen habe. Ah, Weil ich Das ansonsten nicht gute mehr Ende also. motiviert gewesen wäre, wirklich die recht echten Enden zu spielen. Und Triss permanent links liegen zu lassen und sie im Stich zu lassen, wo es nur geht. Als Das Rache ist für das den gut. ersten Teil. Hast das gute Ende genommen als allererstes, hervorragend, sehr gut. Nee, ich habe das Schlimmste genommen. Oh Mann, nicht schlecht. Ich fand das von dem, was ich gespielt hatte, ich weiß nicht mehr wie weit. Ich glaube mich nie sonderlich weit. Ich glaube, ich habe mich. Irgendwann konntest du dich entscheiden zu den Elfen oder zu den Zwergen, ne? Ich glaube, ab da habe ich aufgehört. Und das ist nicht sonderlich weit im Game. Nee. Das sind vielleicht Du 5 oder 6 Stunden. warst noch nie in dem Lager. In diesen Ich war noch nie in zwei den Lagern. Ich bekämpfenden war noch nie in den Lagern. Lagern drin. Ich habe nur am Anfang aufgehalten, das Rittersporn. Ja, dann verstehst du ja gar nicht, warum ich da Triss richtig zum Hassen gelernt habe. Ja, richtig. Dieses manipulative Miststück, das danach am Ende noch Hilfe braucht, weil es. Oh, ich konnte nicht alle verarschen. Tja, wie gesagt, Gut. ich habe halt Wenn nicht, dann schön tot. ich habe dann halt gesagt, ich habe keine Ahnung, wieso ich dann auch wieder auf. Ja, vermutlich, weil ich auf dem PC dann eine scheiß Version gespielt habe und auf der Konsole hatte ich dann wieder bei anderen Games, die ich spielen konnte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich sollte es echt mal nachholen. Ich sollte wirklich den zweiten Teil mal Ja, durchspielen. also es lohnt sich auf jeden Fall, den zweiten zu spielen und auch Der zweite hatte durchzuspielen. auch mal der Enhanced Edition, die er dann gekriegt hat, hat ein unglaublich geiles Intro gekriegt. Hat noch ein paar, was weiß ich, wie viele geniale Sachen draufgehauen gekriegt. Neue Quests, neue Sachen zum Sammeln und was weiß ich, sehr, sehr geil gemacht. Ich fand's sau, sau gut. Also absolut großartig. Übrigens, ganz kleiner Neben, kleines, kleines Nebending. Das großartige goodoldgames.com gehört übrigens CD Projekt Red. Das ist eine hauseigene Plattform. Das heißt, bei denen kriegst du öfters mal The Witcher 1 geschenkt oder so. Oder auch manchmal sogar The Witcher 2. Deswegen, wenn man mal The Witcher 1 spielen möchte und vielleicht auch The Witcher 2, und die gibt es auch öfters sehr, sehr günstig. Wo geht man da hin, Markus? Auf! Wohin Auf! wohl? Good old Games. goodoldgames.com. Richtig. Der zweite Teil war aber auch sehr, sehr beliebt. Also, komischerweise bei der Presse nicht so. Obwohl bei der Presse war er beliebt, aber ich glaube bei sehr vielen anderen Leuten irgendwie nicht so. Ich weiß auch nicht wieso. Also, ich hab halt nur gehört gehabt, das sieht nicht so gut, das sieht nicht so gut aus. Es macht irgendwie nicht so viel Spaß wie der erste. Bei der Story her ist es nicht so gut. Ich habe halt nur, von dir habe ich halt nur gehört, es ist super. Und von anderen Leuten habe ich irgendwie nur gehört, de doof. Komischerweise. Ja, weil jeder einfach nach dem Trissende aufgehört hat zu spielen. Das war tatsächlich für mich auch mal abseits dessen, dass ich gewisse Abneigungen gegen sie im zweiten Teil hatte. Aber es war die langweiligste Storyline von allen dreien, die es gibt. Okay. Dann gibt es The Witcher Adventure Game von 2014. Das ist ein sehr stranges wie heißt es? Ein Würfelgame. Ein tatsächliches. Ich glaube sogar, das ist dieses Brettspiel, was du kaufen kannst. Im Original. Okay. Soweit ich sogar. Irgendwie so ähnlich auf jeden Fall. Aber das ist halt. Das ist das Adventure-Game. Das wurde nie übersetzt. Es war ursprünglich mal auch nur fürs Handy erhältlich. Man kann es kaufen auf Steam. Gespielt habe ich es nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Ich kann dir nicht sagen, was es ist genau. Dann gab es The Witcher Battle Arena. Die gab es für iOS und Android. Das war halt so ein. Was war das? Oder was ist das? Ich schätze mal so ein. Ja, so eine Art PvP-Game vermutlich. MOBA. Ah, es ist ein MOBA, alles klar. No way, so fuck. Und dann gab es 2015 The Witcher 3 Wild Hunt. Das habe ich durchgespielt. Das habe ich tatsächlich durchgezogen. Weil das war so gut. Das war so gut. Das hat richtig Fun gemacht. Da hattest du noch einen. Ich weiß noch, da hast du mir an dem Tag hast es mir dann ein Foto geschickt mit dem Game. Und da hatte ich noch keine PS4. Ich so, ah, verflucht. Es Das war war der auch so Zeit, wo ich dann gut. gesagt habe, das war der Zeit, wo ich dann gesagt habe, ich brauche eine gottverdammte neue Konsole. Ich will dieses Spiel spielen. Was sagst du? Ja, das war ein super Game. Es hat sogar dazu geführt, dass ich mich mit Triss wieder ein bisschen versöhnen konnte. Weil sie dort tatsächlich ein bisschen normaler dargestellt wurde, nicht mehr ganz so verschlagen. Auch wenn ich mir manchmal dachte, Triss, du musst jetzt nicht zu einem Pseudomann werden, der nur mit seiner unteren Körperregion denkt. Ich habe Yennefer stehen lassen und habe Triss genommen. Ich tatsächlich auch. Eiskalt. Because fuck you. Aber eigentlich nur, weil ich mir gesagt habe, beim zweiten Mal nehme ich dann Yennefer oder beide. Hast du es mehrmals durchgespielt? Ich habe es nur einmal Ich habe es nur durchgespielt einmal bisher. durchgespielt. Ah, okay. Ich habe mir nur fürs zweite Mal schon wieder so viel vorgenommen, aber The Witcher ist so groß, der dritte. Wollte gerade sagen, ja, The Witcher ist riesig. Also, der dritte Teil ist echt abartig riesig. Der hat dann auch noch zum ersten Mal DLCs dazu bekommen. Hier sind die Hearts of Stone, Blood and Wine. Die auch richtig gut sind. Die habe ich zwar, ich habe es aber auch nie gespielt. Ich besitze sie, aber ich habe sie nie gespielt. Ich weiß nicht warum. Ich bin da irgendwie nie so richtig mit reingegangen. Die Spiele selber, The Witcher 3 selber war ein fantastisches Game. Es hatte dasselbe Problem wie jedes Witcher, was am Anfang rauskommt, oder wie jedes CD Projekt Red Spiel, was am Anfang rauskommt. Es war verbuggt wie Hölle. Es war abartig verbuggt wie Hölle. Es wurde so oft gepatcht, das war der Wahnsinn. War übel, wie oft dieses Spiel gepatcht wurde. Dennoch, es war ein sehr, sehr gutes Game. Es war wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut. Und ich war so überrascht, wie unglaublich geil geschrieben das war. Und ich habe tatsächlich, ich habe da mal nachgelesen, was für ein Ende ich hatte. Ich habe vorher nie nachgelesen, was ich machen muss, für welches Ende, ne? Habe ich nicht. Ich habe einfach drauf gespielt. Ich habe unterbewusst das perfekteste Ende freigeschaltet. Ja, tatsächlich hatte ich das beim ersten Run-Through dann auch und habe aber danach erfahren, dass das, was ich wollte, ja, dafür muss ich es nochmal durchspielen. Es gibt nämlich wirklich ein geiles Romance-Ende für, wenn du Triss und Yennefer nimmst. Naja, das Ding. Ja, das kenne ich. Kann Das ich jedem kenne ich, das ist empfehlen, der es super. öfter spielen will. Ja, es gibt auch da wieder sehr interessante Szenen. Und zum Beispiel auch mit einem Einhorn. Mit einem ausgeschopften Einhorn. Warum nicht? Ich finde The Witcher 3 absolut großartig. Also dazu möchte ich, also zu der Story kann und will ich nichts sagen, weil die Nein. ist einfach die ist zu gut. Das Das Einzige, muss was ich man dazu tatsächlich selber sagen gespielt möchte, haben. ist, kauft euch auf jeden Fall auch die DLCs. Das Einzige, was ich so sagen möchte, ist, kauft euch einfach The Witcher, kauft euch einfach. Holt euch Teil 1 für wenn es umsonst ist, läuft auf jedem Rechner heutzutage, läuft auf jedem Laptop, holt Teil 1, spielt den Teil 1 durch, spielt Teil 2 durch, von mir aus auf der Xbox oder auch auf dem PC. Und spielt danach Teil 3, wo auch immer ihr wollt, weil das Spiel ist großartig. Die Storys allesamt sind absolut fantastisch und technisch gesehen ist der dritte der hübscheste, finde ich. Von Ja. allen Teilen. Und den habe ich, Gott, habe ich den lang gespielt. Der war so gut. Ich besitze sogar die Switch-Fassung für das Echt? Ding. Oh Ja, Gott, ich ist die besitze die spielbar? Switch-Fassung. Ja, die Echt? ist spielbar. Die ist richtig gut spielbar. Das ist, also, Krass. wie hat man gesagt, Black Magic, was die da gemacht haben. Dunkle Magie haben die irgendwie angewandt, um dieses Ist Spiel. nicht nur Schwarzmagie, dieses Blutmagie. Ja. Um dieses Spiel auf die Switch zu kriegen. Muss dir vorstellen, diese Version erhält alle jemals erschienenen Download-Inhalte und Patches. Ich Ist weiß, also auf der deswegen. Stand der Game of the Year Edition. Und nach einem Update, zu dem Deutsch, Englisch, Französisch als Sprachausgabe mitsamt Untertitel verfügbar. Auf einem Chip. Auf einem Ja. gottverdammten Chip. Deswegen war ich so überrascht, dass du es gesagt hast, das ist gut spielbar. Ja, es ist gut spielbar. Ich habe es dir doch mal gezeigt, denn es ist nicht mehr dran. Ja doch, aber ich dachte, es wird vielleicht im Laufe des Spiels noch irgendwie schlechter oder die FPS dem ab, es ruckelt, hat Bugs oder sonst was, weil du weißt, wie groß dieses Spiel ist. Du Auf einem kannst Chip. tatsächlich, ja, du kannst tatsächlich richtig gut einstellen. Du kannst die Grafik, durch ein Update kannst du die Grafik sogar einstellen bei dem Ding. Das ist nicht völlig, also es ist halt. Je nachdem, wie du halt dein Spielgefühl hast, wie das Spiel halt aussehen soll. Es sieht auf dem großen Fernseher, ist klar, da spielst du die PlayStation 4-Fassung, ist klar, da sieht es halt verwaschen aus. Aber du kannst das Ding wirklich ohne Probleme zum Beispiel auf der Switch Lite zocken. Ohne Probleme. Und das sieht so wirklich gut aus. Krass, wow. Boah, geil, wenn ich also noch mal Witcher spiele. Ja, wenn du sowieso nur die Switch zurzeit in die Hand nimmst, die ganze Zeit, hol dir die Switch-Version von The Witcher. Probier sie aus, spiel sie. Ist manchmal sogar öfters im Angebot. Kann ich nur empfehlen. Absolut. So kannst du auch noch mal The Witcher durchspielen. Nur halt im Handheld-Modus. Und es funktioniert großartig im Handheld-Modus. Es sieht super aus. Ich habe das, wo ich unterwegs war, habe ich meine Switch dabei gehabt und ich habe halt den Handheld-Modus gespielt. Es funktioniert perfekt. Absolut. Kann ich echt nur empfehlen, das Ding. Für die Switch. Auch allgemein, also die Witcher-Reihe können wir beide absolut nur empfehlen. Das sind großartige Games. Da kann man Monate drin verbringen. Wochen, Monate. Sind halt wirklich richtig gut. Witzigerweise sind das nicht die letzten Witcher-Games. Es gab dann noch das Gwent-Karten-Game. Das gab es ja auch noch im Hauptgame. The Witcher 3, das Gwent-Spiel, dieses Kartengame, was ich irgendwie nie beachtet habe, sonderlich. Du? Nee. Ich hab's auch nicht, ich hatte da irgendwie nie Bock drauf. Auf dieses Kartengame. Das soll immer sehr, sehr, sehr viel mit Glück basieren. Und da hatte ich irgendwie keine Lust dazu. Dann gab's noch Thronebreaker, The Witcher Tales. Das ist auch von denen. Ich weiß nicht genau, was das genau ist. Ich hab's mir mal gekauft gehabt für einen Zehner. Hab's aber noch nie ausprobiert. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mal genau sagen. Ich glaube, man steuert jemand anders. Man steuert eine Königin namens Meve als Verkörperung ihrer Armee in isometrischer Perspektive durch eine handgezeichnete Welt, die vom Krieg befallenen Reich Lirin und Rivien oder die Zwergenfestung Manakam. Man selbst sammelt Rohstoffe und führt Gespräche, in denen nur teilweise animierten, aber völlig vertonten Standbildern. In der ersten Handlung, die sich für die gleichen Schreiber wie für The Witcher 3 verantwortlich zeigten, wird bereits ein Raum bemessen mit sofort oder später spürbaren Konsequenzen. Je nach getroffenen Entscheidungen bietet Thronebreaker 30 verschiedene Enden. Oh Hoppala! Gott. Darüber Nee, entscheidet man nee, darüber, nee. ob man Verräter oder Spione hinrichten lässt oder begnadigt oder in einem Labyrinth freie Hand lässt. Wow, diese Entscheidungen machen sich später in der Spielwelt verfügbar. Das klingt spannend. Total, Das klingt aber. gar nicht übel. Aber Treten im Spiel 30 Konfl Enden. das ist hart. Treten im Spiel Konflikte auf mit feindlichem Heer, Räuberbanden oder Monstern, so wird der folgende Kampf per Gwent-Kartenspiel ausgefochten. Ah, Thronebreaker bietet dabei drei Schwierigkeitsgrade, wobei die Kämpfe bzw. Kartenspiele auch per Wunsch übersprungen werden können. Oh, sehr schön. Sofern sich der Spieler nur auf die Handlung fokussieren möchte. Das ist ja nice. Sieht gut, ja, ich glaube, ich gucke mir das dann doch irgendwann demnächst mal an. Sieht ganz nice aus. Dann gibt's, und das letzte ist halt bekannt, es wird ein neues Witcher-Game geben: The Witcher Monster Slayer. Nee, stimmt, das ist ein augmentiertes Witcher-Rollenspiel, das gab es für Android und iOS. Aber es wird ein neues Witcher-Game geben. Wurde schon angekündigt, eine neue, komplette neue Reihe. Ich bin tatsächlich gespannt darauf, was sie machen werden. Ob sie nochmal den ollen Geralt rausholen aus der Rente, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil der Geralt ist in Rente. Wir machen mit Ciri weiter. Es wäre cool, wenn sie mit Ciri weitermachen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das wäre. Nee, wäre schön, wenn sie sich auf was komplett Neues konzentrieren würden. Das wäre ziemlich geil. Ja, ansonsten, wie gesagt, Markus und ich können euch beide sagen: Spielt um Himmels Willen die Witcher Games. Sie sind so gut. Oder? Definitiv. Und Definitiv. werde zum Witcher. Werde zum Witcher, jawohl. Denn nur dann kannst du wirklich mitreden, denn wenn du kein Witcher bist, Richtig. dann weißt Dann du nicht, kannst was du. abgeht. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir unsere kleine Reise in das Universum von The Witcher. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, Leute, kauft euch die Games einfach nur großartig. Ich danke dir, Markus, dass du immer dabei warst. Immer wieder gerne. Und damit verabschiede ich mich mit dem Satz, den ich immer sage: Macht, was immer ihr wollt. Aber wenn irgendeine Bauerstochter was von euch will, geht, macht's einfach. Das lohnt sich, glaubt mir.